Willkommen, meine Damen und Herren, zu Händler TV mit einer erneuten News-Ausgabe vom 31.12. vom Silvester. Mein Name ist Frank T.O.P. und ich werde Ihnen die neuesten Nachrichten rund um den Ukraine-Krieg mitteilen. So gesehen hat der UN-Sicherheitsrat getagt nach den jüngsten Angriffen auf die Ukraine. Nun will Putin auch eine Sondersitzung einberufen. In der Nacht zum Freitag hat Russland die stärksten Luftangriffe gegen die Ukraine seit Beginn des Krieges ausgeführt. Es wurden 158 Drohnen und Raketen abgeschossen, nach Einschätzung der ukrainischen Sicherheitsbehörden. Dabei wurden landesweit mindestens 30 Menschen getötet und rund 160 Personen verletzt. Die Ukraine hat deswegen eine Dringlichkeitssitzung unter Berufung von mehreren Ländern, namentlich 30 Ländern, in die Wege geleitet. Das am Freitagabend Ortszeit in New York tagten. Die Vereinten Nationen verurteilen Russlands Angriffe auf die Ukraine aufs Schärfste. Der Untergeneralsekretär für Nahost und Asien der Vereinten Nationen, Mohammed Khairi, sagte, bedauerlicherweise waren die heutigen entsetzlichen Angriffe nur die jüngsten in einer Reihe eskalierender Attacken Russlands. Er verurteilte die Angriffe des Vortages unmissverständlich und aufs Schärfste. Der russische UN-Botschafter Vasily Nebenzia antwortete im Schlagabtausch dessen, dass die Luftverteidigungssysteme in Wohngebieten der Ukraine stationiert gewesen sein sollten und es deswegen zivile Opfer gegeben hätte. Überprüfen lässt sich diese Aussage natürlich auch nicht. Ein weiterer Zwischenfall ereignete sich in Polen, wo eine russische Rakete durch den polnischen Luftraum geflogen sein dürfte. Dazu antwortete Krzysztof Szczerski, Polens Botschafter: Wir haben einen ernsten Vorfall einer Verletzung des polnischen Luftraums durch eine russische Rakete registriert. Der Vorfall wird nun vom polnischen Militär und den zuständigen Sicherheitsdiensten untersucht. Ja, die russischen Luftangriffe wurden begleitet durch Sturmangriffe vom Boden aus durch den Osten und Süden des Landes. Grund dafür wurde ein Verlust von 3 Kampfjets ausgemacht. Auch Russland wird angegriffen, also die russische Grenzregion Belgorod wird vom russischen Belgorod wurde angegriffen und der Beschuss des Zentrums der gleichnamigen Gebietshauptstadt forderte 12 Erwachsene und 2 Kinder ihr Menschenleben. Also es wurden 12 Erwachsene und 2 Kinder getötet. So die Zivilschutzbehörde Russlands auf Telegram. Es wurden 108 Menschen, darunter 15 Kinder, schwer verletzt. Die russische Seite forderte jetzt eine Bestrafung und hat seinerseits die UN Sicherheitsorgane dazu berufen, eine Sondersitzung einzuberufen. Ja, der russische Präsident sieht ja trotz all dem keine Einsicht, den Krieg zu beenden. Hatte wiederholt mal vor kurzem mit einem Waffenstillstand hat darüber nachgedacht, einen Waffenstillstand auszurufen. Aber die ukrainische Seite will nicht verhandeln. Die Ukrainer wollen immer noch kämpfen um die Einheit der Ukraine. Aber das hängt ja auch vielerlei davon ab, inwieweit die Ukraine auch mit Geld, mit Waffen und mit humanitären Gütern versorgt wird. Dazu muss man sagen, dass Joe Biden hier appelliert, dass Putin gestoppt werden müsste, seinerseits aber Finanzhilfen nicht durchringen kann. Das hängt vielerlei vom Willen des Kongresses ab, vom US-Kongress. wo die Hilfen in Höhe von 110 Milliarden Dollar für die Ukraine und auch für Israel am Kipppunkt stehen, denn die Republikaner wollen diese Hilfe nicht unbedingt in die Wege leiten. Das hört sich nach viel Geld an, die Joe Biden einfach so ins Pulverfass schmeißt. Aber Biden sagt zugleich, Putin müsse gestoppt werden. Die NATO und auch die USA könnten in den Krieg hineingezogen werden oder auch an irgendeiner anderen Stelle in den Krieg hineingezogen werden. Das wäre ein direkter Konflikt zwischen Russland und den USA, die das transatlantische Bündnis und auch Europa bedrohen würden. Es ist eine deutliche Erinnerung an die Welt, dass nach 2 Jahren dieses zerstörerischen Krieges Putins Ziele gleich geblieben sind, sagte Joe Biden. Putin wolle die Ukraine auslöschen und dessen Volk unterjochen. Er muss gestoppt werden. Ja, der Krieg betreffe nicht nur die Ukraine, bekräftigte Biden, sondern auch weit darüber hinaus. Wie ich schon sagte, das ist ein Sicherheitsrisiko für Europa und auch für die USA. Wenn es Diktatoren und Autokraten erlaubt wird, in Europa rücksichtslos vorzugehen, steigt das Risiko, dass die Vereinigten Staaten direkt hineingezogen werden, heißt es laut dem US-Magazin Newsweek in einer Stellungnahme. Ja, er appelliert darauf hin, dass die Hilfen jetzt nicht versiegen dürften, hat aber keine Rückendeckung im US-Kongress, wie ich bereits erwähnt habe. Jedoch wurden Mittel bereitgestellt für Israel aufgrund einer Notlage. Das hat auch unmissverständlich der Außenminister der USA, Antony Blinken, festgestellt. Dass ein Notfall vorliegt, der den sofortigen Verkauf der Waffen an Israel erfordert. Also den Israelis helfen die US-Amerikaner und die Ukraine ist de facto in einem Schwebezustand. Man kann jetzt nicht von ausgehen, dass direkte Hilfen nahen werden. Das ist leider so, aber man kann es auch anders nicht abwenden, außer durch den parlamentarischen Prozess. Das muss auch Joe Biden einsehen, egal was er für Dekrete unterschreibt. Putin, der jetzt im März wahrscheinlich wiedergewählt wird, beziehungsweise sich zur Wahl stellt, beschwört Durchhaltewillen. Russland werde niemals zurückweichen, sagt er. Der russische Präsident Wladimir Putin hat zum Jahreswechsel Einheit und Durchhaltevermögen der Russen beschworen. Wir haben Merz einmal gezeigt, dass wir die schwierigsten Aufgaben lösen können und niemals zurückstecken. Denn es gibt keine Kraft, die uns entzweien könnte, sagte der Kreml-Chef laut DPA in einer Fernsehansprache. Putin versicherte, dass sein Land niemals zurückweichen werde. Russland habe seine Interessen 2023 hart verteidigt, so Putin. Die Ukraine erwähnte in seiner Rede nicht explizit. Ja, da zeigt sich, dass ja, der militärische Erfolg, naja, der lässt sich nicht auf sich warten, aber mit einer sehr hohen Verlustdichte und sehr hohen Anspannungen, selbst im militärischen Apparat, mit einherging, das wirklich eine Kraftanstrengung erfordert, den Krieg siegreich zu Ende zu führen, was jetzt so medial eher so aussieht, als würde Russland die Gebiete für sich stark beanspruchen können. Im Südosten des Landes. Die Ukraine hat jetzt nicht die gewaltige Durchschlagskraft bewiesen, ihre Frühjahrsoffensive hat unter Umständen nicht so viel gebracht, wie erhofft. Und jetzt kann man wirklich nicht von ausgehen, dass die Ukraine jetzt irgendwie die Durchschlagskraft besitzt, den Krieg für sich entscheidend zu schlagen. Ja, meine Damen und Herren, das ist es für den Moment. Ich bin Frank TOP vom Händler TV. Sie können mit uns MP3-Snippets tauschen, die wir mit Ihnen zusammen verwerten. Unsere Abteilung für News beschäftigt sich damit. Sie können uns die Snippets an ingo.deussen@gmail.com schicken. Wir verwerten Ihre Snippets zusammen mit uns und unseren Aufnahmen. Wir bereiten journalistische Artikel vor. Sie können mit uns journalistische Arbeit in die Wege leiten und verwirklichen. Also wenn Sie Interesse daran haben, melden Sie sich ruhig bei uns. Das ist Ihr Frank T.O.P. Ich verbleibe mit den besten Grüßen an Silvester und wünsche Ihnen ein erfreuliches neues und wirklich spannendes neues Jahr ohne wirkliche Verwicklungen und hoffe, dass es in der Welt dann auch friedlicher zugeht in Bezug auf den Israel-Krieg und den Ukraine-Krieg. Ich wünsche Ihnen ein segenreiches Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören und mit den besten Grüßen. Machen Sie es gut und danke fürs Zuhören.